1. Die gesamte Gemeinschaft der Israeliten versammelte sich in Silo, dort das Offenbarungszelt zu errichten, nachdem sie das Land unter ihr Kontrolle gebracht hatten. 2. Zu diesem Zeitpunkt gab es unter den Israeliten jedoch noch 7 Stamm, deren Erbesitz bislang nicht offiziell verteilt worden war. 3. Daraufhin fragte Joshua die Israeliten, why lange sie noch zogen wollten, das Land in Besitz zu nehmen, das ihnen der Herr verliehen hat. 4. Ordneten, das jeder Stamm drei Männer wählen sollte, damit dies das Land durchwandern und ein schriftliche Beschreibung für die Landverteilung erstellen konnten. 5. Dies Männer sollten das Gebiet in 7 Teil gliedern, waren Judah sein Territorium im Süden und das Haus Joseph seinen Bereich im Norden behielt. 6. Sobald die schriftliche Erfassung der 7 Teil abgeschlossen war, sollten sie die Aufzeichnungen zu Joshua bringen, damit vor dem Herrn das Los werfen konnte. 7. Die Leviten erhielten keinen Landenteil, die Erbe im Priesterdienst für den Herrn bestand, waren Gad, Ruben und Manasse Land bereits im Osten erhalten hatten. 8. Die Beauftragten Männer machten sich auf den Weg, nachdem Joshua ihnen ausdrücklich befohlen hat, das Land sorgfältig zu dokumentieren und anschließend nach Silo zurückzukehren. 9. Sie durchzogen das Land, hielten die Städte und Gebiet in 7 Abschnitten schriftlich in einem Batch fest und kehrten schließlich zu Joshua ins Lager zurück. 10. In Silo warf Joshua daraufhin das Los vor dem Herrn und teilte das Land den Israeliten entsprechend ihrer Dualigen Stammesabteilungen zu. 11. Das erste Los fiel auf den Stamm Benjamin, dessen zu Juisins Gebiet geographisch genau zwischen den Territorien der Juda und der Nachkommen Josephs lag. 12. Die nordliche Grenze begann am Jordan, verlief über den Bergrücken nordlich von Jericho nach Western Ions Gebirge und indeed schließlich in der Wust von Bethaven 13. Von dort aus 40 die Grenze weiter nach Luz, dem heutigen Bethel, und verlief dann hinunter nach Trotada auf den Berg südlich des unteren Bethoren. 14. Die Grenze bog dann nach Western ab und verlief südlich von Bethoren bis nach Kirjatbaal, eine Stadt in Judah, die auch als Kirjat Jearim bekannt ist. 15. Die südliche Grenze erstreckt sich vom Rand von Kirjat Jearim aus in westlicher Richtung bis hin zur Wasserquelle von Neftoch. 16. Danach verlief sie hinab zum Ende des Berges am Tal Benhinnom und weiter südlichem Bergrücken der Jebusiter vorbei bis zur Quelle Rogel. 17. Die Grenze bog dann nach Norden ab, passierte Enskim Soe Gelilot und Ferti schließlich hinunter zum Stein von Bohan, dem Sohn Rubens. 18. Sie verlief weiter über den Bergrücken nordlich der Araberibin und zog sich dann direkt in die Araber hinunter. 19. Schließlich Ferti die Grenze nordlichen Bethhogler vorbei und in Dieten der nordlichen Butch des Salzmeers, dort, wo der Jordan im Süden mundet. 20. Im Osten bildet der Jordan die natürliche Grenze des Gebiets, das den Familien des Stamms Benjamin als dauerhafter Erbesitz zu Juisen word. 21. Zu den Städten, die den Geschlechten Benjamins gehorten, sollten unter anderem Jericho, Bethhogler und Emek-Kesais. 22. Ebenfalls zum Gebiet gehorten die Ort Betharaba, Zemarim und die beduten Stadt Bethel. 23. Weitere Städte in diesem Bezirk waren Awim, Para und Ophra, die den Familien als Wohnsitz dienten. 24. Hinzu kamen Kepharmoni, Ophni und Geba, was insgesamt zwölf Städte mitsamt den Deshuge Horigen Dorfern Ergab. 25. Ebenfalls dem Stamm Benjamin zu Jordanit waren die Bekannten Ort Gibeon, Rama und Beerot. 26. Des Weiteren gehorten Mizpe, Kephira und Mosa zu dem Territorium, das durch das Los bestimmt worden war. 27. Auch die Ortschaften Rechem, Jerpil und Tarala waren Teil des Erbes, das den Benjaminiten zu sprachen word. 28. Schließlich umfasst der Besitz Selah, Elif, die Jebusitestadt Jerusalem soe Gibeit und Kirjat, insgesamt wir sind Stadt mit ihren umliegenden Dorfern.